wenn ich in Düsseldorf bleiben möchte, wegen meinen damaligen Freunden. Und ich habe ihn eigentlich durch meine Mutter kennengelernt, weil sie kannte jemanden, also ihren neuen Lebensgefährte von hier. Lass mich mal auch fragen, ich habe das mit dem Umzug noch nicht richtig verstanden. Du bist jetzt von Düsseldorf nach Süddeutschland gezogen. Also allein oder mit deinen Eltern? Nee, mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Und wohnst du auch mit deiner Mutter zusammen? Ja, ich wohne mit meiner Mutter zusammen, im selben Ort wie mein Freund. Ja, und du lebst mit der Mutter in einer Wohnung? Ja. Ja. Melanie, war das denn am Anfang anders, als du ihn kennengelernt hast? Ja, also als ich noch in Düsseldorf war, da war es ganz anders. Da war er richtig lieb und so. Und da waren vielleicht Kleinigkeiten, aber da dachte ich mir, das ist normal. So, jetzt sag mal, versuch mal mir eine ganz ehrliche Antwort zu geben. Wie ist dein Gefühl, was empfindest du für diesen Mann? Also eigentlich, ich liebe ihn. Was liebst du an ihm? Ja, wenn ich jetzt mal so das Gute gegenüber dem Schlechten sehe, was liebe ich an ihm? Ja? Keine Ahnung. Er erzählt mir immer Witze. Ja. Ich, keine Ahnung, mir fällt, wenn ich das jetzt so gegenüberstellen soll, mir fällt auf Anhieb nichts ein. Er ist eigentlich, wenn er gut gelaunt ist, wenn er lieb zu mir ist, wenn Leute dabei sind, dann ist er immer lieb und so. Und dann wäre ich auch immer gern bei ihm. Und dann wünsche ich mir immer, dass er so auch ist, wenn niemand da ist. Aber so ist es eben nicht. Also, wenn man das jetzt so fragt und wenn man das bedenkt, ist das ja schon eine große Aussage, dass dir erstmal gar nichts Großartiges einfällt, außer er erzählt Witze. Was ja ein Witz ist, ne? Als Argument zu gebrauchen. Und du hast mir jetzt gerade viele Minuten erzählt, was er alles mit dir macht. Ja. Er schlägt dich, er demütigt dich, er bevormundet dich, er will einfach Macht über dich ausüben. Ja. Er raubt dir eigentlich deine Eigenständigkeit und dein eigenes Leben. Ich war eben nicht mehr so jemand, abhängig von ihm. Ja, das glaube ich auch. Und ich bin eben. Ich glaube, dass man da gar null von Liebe sprechen kann, sondern von Abhängigkeit. Denn lieben kann man eigentlich so einen Menschen nicht. Was ist da liebenswert dran? Er verletzt dich ja. Er macht dich ja kaputt. Er sieht aber so gut aus. Ja, aber das ist jetzt, ist ja klar, wie absurd das klingt, ne? Ja. Da wird eine Frau geschlagen und wird versklavt, kann man ja fast schon sagen. Und dann sagt die Frau mir, ja, aber er sieht so gut aus. Ja, das ist irgendwie doof, ne? Das ist irgendwie doof, ja, in der Tat. Und ich glaube, deine Freunde, die nah um dich herum sind, die wissen schon gut Bescheid. Die wissen das alle, die sagen das ja immer. Ja, und die wissen viel besser Bescheid als ich, der das jetzt nur mal so erzählt bekommen hat. Und da würde ich jetzt sehr, sehr viel Gewicht auf das legen, was deine Freunde sagen. Weg, gar keine Diskussion. Ja. Du hast deine Mutter, du hast deine Familie, die dir helfen können dabei, du hängst nicht komplett in der Luft. Ja, aber ich habe es jetzt ja auch mehrmals schon versucht. Dann musst du es nochmal versuchen. Und dann ist es immer so schwer. Dann musst du es nochmal versuchen. Dann tut er mir wieder leid. Dann musst du es nochmal versuchen. Ja, ich weiß ja, dass das Richtige ist, aber mir fällt es immer so schwer. Ich höre ja immer, jeden Tag höre ich das Gleiche immer von anderen Menschen, dann fällt mir das irgendwann auch leichter. Ich werde mir immer sicherer, dass ich jetzt, wenn er mal wieder irgendwas Blödes macht, vielleicht ist es insofern auch gut, dass wir nochmal gesprochen haben jetzt. Ja. Ich bin eine ganz fremde, außenstehende Person für dich und wenn du es vielleicht beim nächsten Mal nicht schaffst und beim übernächsten Mal auch nicht, aber vielleicht dann beim dritten Mal loszukommen. Ja, aber das hat mir schon geholfen. Ich hoffe sehr, Melanie. Ja, wirklich. Guck mal, es ist ja auch zum Beispiel gut, dass ihr nicht zusammen wohnt. Ja, ich weiß. Dann wäre es noch viel komplizierter alles. Ja, dann käme ich ja gar nicht mehr raus. Ja. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Glück und ganz viel Kraft und lass dich nicht unterkriegen. Ja, danke. Ja, alles Liebe. Okay. Tschüss, Melanie. Tschüss. So, ihr Lieben. Morgen Abend, Samstagabend, das heißt genauer gesagt heute Abend, ist diese schöne Frau hier mein Gast, nämlich Sophie Schütt, Fernsehstar, Serienstar, Sophie Schütt, um 23.45 Uhr. Wenn ihr gerne mit Sophie Schütt auch sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung an oder eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet, unsere bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 und die Show beginnt um 23.45 Uhr, um Viertel vor zwölf, Samstagabend im WDR-Fernsehen Sophie Schütt bei Domian. Frank ist hier. Frank ist 20 Jahre alt. Hallo Frank. Domian, hier ist der Frank. Ja, schön, dass du da bist. Ja, und zwar, wir hatten uns schon mal unterhalten bei Georg Uecker. Ja, das kann sein. Die Stimme ist mir jetzt, obwohl ich mir nicht so ganz gut an Stimme erinnern kann, aber... Der kleine Erste, Lindenstraße. Ja, okay. Aber jetzt geht's um was anderes. Genau, und zwar um Folgendes. Ich bin schwul. Ja. Und jedenfalls ist es so, dass meine Mutter Hass auf Schwule hat. Deine Mutter hat Hass auf Schwule? Ja. Warum? Ja. Gute Frage, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich habe es ja mal drauf angesprochen, aber da hat sie gesagt, sie findet das eklig. Weiß sie denn von dir, dass du schwul bist? Nein. Gar nicht? Nein. Ahnt sie es? Nein. Mhm. Spielst du zu Hause was vor? Hast du Freunde? Ich tue das immer so überspielen. Mhm. Hast du dann schon mal Freundinnen mit nach Hause gebracht und so getan, als wären das deine Partnerinnen? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Ich hatte auch noch nie also eine Beziehung mit einer Frau. Aber schon heimlich mit einem Mann? Na so geküsst, heimlich. Mhm. Mhm. Lebst du noch im Moment auch noch bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Nein, ich habe eine eigene Wohnung, aber wie gesagt, das ist so eine Art Kleinstadt und ja. Da tut man wirklich jeden. Ja, und leben deine Eltern zusammen? Nein, sie sind getrennt leben. Und wie ist dann dein Kontakt zu deinem Vater? Gar nicht. Gar nicht, also für ihn bin ich gestorben. Schon seit längerem, wegen anderer Sachen. Wegen anderer Sachen. Mhm. Also ist die Hauptbezugsperson ist die Mutter. Genau. Mhm. Hat sie das von sich aus einfach mal so gesagt? Sie findet das eklig oder unnatürlich, pervers, krank oder was weiß ich? Nee, die hat einfach, naja, wir hatten mal einfach mal darüber mal gesprochen, weil in den Medien immer so viel erzählt wird und so. Mhm. Und haben wir mal einfach mal darüber mal gesprochen, wie sie darüber denkt oder ne, und wie ich drüber denke. Und ich habe zu ihr gesagt, ich finde das nicht schlimm, das sind ja auch normale Menschen. Mhm. Da hat die gesagt, was hast du denn für eine Einstellung? Mhm. Meinst du, dass sie dadurch alarmiert ist, sein könnte, aufgrund deiner Antwort? Das glaube ich nicht. Das nicht, ja. Nein. Du hast zu Georg Uecker damals bei uns angerufen. Genau. Guckt sie den Lindenstraße zum Beispiel? Ja. Und wie findet sie das da, dass da nur das Schwule leben? Da sagt sie sich, das sind ja Schauspieler, die spielen ja das bloß. Ach so, da ist es dann nicht so schlimm. Nee. Aber im normalen Leben ist... Das ist ganz verzwickt. Ja. Dann hast du aber noch was vor dir, Frank. Oh ja, das ist ganz schön hart. Dann hast du was vor dir. Und dann würde ich auch sagen, mit 20 solltest du da mal bald anfangen, dich da zu dir auch zu bekennen. Zu dem, du bist ganz sicher, dass du schwul bist? Ja. Ja. Und dann wird die Mama erstmal schlucken. Ja. Und dann wird sie toben. Na, die wird erstmal ganz schön toben. Ja. Und dann wird sie sich, dann geht die ganze Leier los, was sollen die Leute denken, ja, ja. Und die Verwandtschaft und die Nachbarn und so weiter. Mhm. Du wohnst in einer kleinen Stadt. In einer kleinen Stadt. Mhm. Und da kennt ja wirklich jeder jeden. Mhm. Ja. Hast du, wer weiß das denn sonst noch von dir? Das ist also mein, ich bin ja in der Berufsschule und meine Klassenkameraden, die ahnen schon so etwas. Mhm. Und dann habe ich mich einem besten Freund mich anvertraut. Ja. Und der hat auch gesagt, das ist so ganz normal und im Gegenteil findet er das, der findet es super auch. Ja. Aber, ja. In der Berufsschule, die Leute, die das ahnen, hänseln die dich oder lassen die dich in Ruhe? Nö. Das ist okay? Nö, das ist okay. Ja. Die Zeiten haben sich ja schon wirklich sehr, sehr geändert. Das Früher war das viel schlimmer, da war man ein Außenseiter und hatte zu leiden. Richtig. Wie sind deine Planungen? Willst du in dieser Kleinstadt bleiben oder wirst du auch mal... Nein, ich ziehe jetzt den nächsten Monat weg. In eine größere Stadt? Nein, in ein Dorf. In ein Dorf? Kleiner als eine Kleinstadt. Warum in ein Dorf? Na, ich finde, das sind ganz andere Menschen halt auf dem Dorf als hier in eine Stadt oder Kleinstadt. Ja. Die sind sehr umgänglicher, finde ich. Also du ziehst in das Dorf, nicht aus irgendwelchen beruflichen Zwängen? Nö, weil ich mache dort ja auch gerne eigentlich Urlaub. Und da habe ich dann so gedacht, warum sollte man das jetzt nicht mit verbinden irgendwie, Urlaub das heißt, und Wohnen. Du ziehst in ein Dorf, weil du es idyllisch findest, die Natur liebst. Ja. Und das ist natürlich, du hast natürlich völlig recht. Das ist auch sehr schön. Aber als Schwuler stehst du da natürlich unter Umständen erstmal wirklich ein bisschen isoliert da. Vor allen Dingen, wo findest du deine Partner oder wo gehst du auf Männerjagd? Naja, das ist es ja. In dem Dorf wohnt ja dieser, sagen wir mal, den ich ein Auge habe. Ne? Ach so, du ziehst ja, verstehe ich. Du ziehst der Liebe wegen in das Dorf. Ja, genau, auch mit. Ach so, aber er weiß noch gar nicht von seinem Glück, oder wie? Na, doch, also der macht auch schon Anspielungen. Ach so. Achso, also der ist ja auch schwul, auf jeden Fall? Also bi ist er auf jeden Fall. Na gut. Also du ziehst dich einfach nur in ein Dorf, nur weil es ein Dorf schön ist? Na, das, ja, das ist auch wirklich schön. Also das ist ja mitten im Erzgebirge und... Ja, ne? Aber da ist auf jeden Fall auch ein netter das Typ. Ist, ja, natürlich. Ja. Ne? So, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Mama. Hm? Du musst es ihr sagen. Du musst es ihr klipp und klar ins Gesicht sagen. Hm. Ja, aber du ist es ja so, was passiert denn, ne? Das ist ungefähr, wird sie denn überhaupt mich noch als Sohn anerkennen? Das oder? Ist ja, das ist erstmal die Frage. Ne, ich hoffe sehr. Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen euch beiden? Eigentlich sehr gut. Wir können eigentlich über alles reden. Ja, und du würdest sagen, eine Mutterliebe ist da. Sie natürlich, du bist für sie ganz wichtig und so. Natürlich, mhm. Natürlich. So, ne? Dann wollen wir auch mal hoffen, dass diese Mutterliebe dann auch siegt und sie irgendwann kapiert, dass es dein Ding ist und dass sie das Beste für dich will und das Beste entscheidest du, was das Beste ist. Mhm. Aber du musst natürlich, da musst du durch, erstmal kämpfen wahrscheinlich. Das ist richtig. Wenn sie schon so eine Auffassung hat, so eine Konservative, wird die nicht, höchstwahrscheinlich, wird die nicht im ersten Moment dann sagen, okay, wenn es mein Sohn ist, ist alles okay. Ne? Dann wirst du dich auseinandersetzen müssen und vielleicht folgen da auch erstmal Monate der Spannungen und des Streites, aber wollen wir gemeinsam hoffen, dass sie sich dann irgendwann damit zurechtfindet. Das hoffe ich auch. Du hast keine Geschwister? Natürlich, aber ich zwei Stück. Ach so. Ja. Zwei Geschwister, wie alt sind die? Also der mittlere wird jetzt 16 im Oktober. Ja. Und der andere ist jetzt letzte Woche 5 geworden. Ach so ein ganz kleiner noch. Naja, so klein ist er nicht. Naja, gut. Was meinst du, wie der 16-Jährige darauf reagieren wird? Der weiß von seinem Glück gar nichts. Naja, ist mir klar, aber wenn er es dann erfährt. Wenn er es denn erfährt, naja, ich denke mal, der wird auch sehr normal darum umgehen. Ja, für die meisten ist es ja auch kein Thema mehr. Mhm. Also Frank, dann wünsche ich einen guten Umzug in das kleine Dorf. Das werde ich machen. Wünsche Glück mit dem Burschen da in dem Dorf. Ja. Und du musst dann mutig sein und dir ein Herz fassen und mit der Mama sprechen, ne? Mhm. Ohne Wenn und Aber. Mhm. Und nicht fragen, wie soll ich dir sagen? Du sagst es ihr, so wie du es mir gesagt hast. Mhm. Mama, ich bin schwul. Punkt. Mhm. Und du hast mir nicht Mama gesagt, aber ich bin schwul. Na, am besten, ich rufe die mal an, wie sie darauf reagiert. Ja, gerne. Oder mail mir. Oder kann ich oben machen, genau. Gut, Frank. Ja, gut, aber jetzt muss ich nochmal sagen, deine Sendung ist super, obwohl du es ja nicht magst. Ich habe sie nämlich gelesen. Nein, das finde ich schon sehr nett. Das finde ich, freue mich da jedes Mal drüber. Ja? Nee, das finde ich schon sehr toll. Das steht so drin, ist so peinlich, denn bisschen. Ja, sicher. Wenn man gelobt wird, ist einem das ja immer irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ich freue mich schon sehr und respektiere euren Geschmack und freue mich da wirklich über, wirklich. Naja. Lieber Frank. Gut. Schöne Grüße in den Osten. Na, von hier aus. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Das ist meine heiße Nummer hier im Studio. Oder ihr meldet mir ganz einfach unter domain@wdr.de. Charlotte ist hier. Charlotte. Auch ein schöner Name eigentlich. 56, hallo. Ja, hallo. Hallo Charlotte, was ist dein Thema? Hallo Domian. Ja, also erstmal für deine Peinlichkeit zu kommen. Ja, ich finde deine Sendung auch toll. Ach, ihr seid ja süß heute Abend. Sehr nett. Dankeschön. Ja, und sehe sie auch sehr oft. Ja. Und mein Thema ist die einzige wahre große Liebe, und zwar die heimliche. Die einzige wahre große Liebe, die heimliche? Ja. Hast du so eine heimliche große wahre Liebe? Ja. Und die ist heimlich. Und eigentlich, ja, und eigentlich passt es eher noch in das Thema von gestern. 7. Weil ich hatte also 6 feste Partnerschaften, 6 feste Beziehungen. Ja. Und war dermaßen enttäuscht und entsetzt zum großen Teil, dass ich wirklich also mit Männern absolut nichts mehr zu tun haben wollte, nie wieder. Ja. Und das war also so, habe ich so verinnerlicht, dass also auch wirklich nichts mehr, keine Libido, kein nichts, gar nichts mehr vorhanden war. Wie alt warst du, als du dich von dem 6. Typ getrennt hast? Ja. Ja, wie alt warst du da? Da war ich, Moment, das war... Ungefähr. 47, 49? Ja. Nee, Moment. Also, das war 96. Ja, ist ja egal. 90. Ich würde es mir so grob vor. Also, war 96. 96, also 96. 9 Jahre her. Ja, und das waren dann 7 Jahre, genau, also im 7. Monat. Ja. Im Juli. Ja. Dann waren das genau 7 Jahre. bis ich dann mit meiner großen Liebe Kontakt hatte und der hat das wieder aufgeweckt. So, und das... Telefonisch. So, und das war der siebte Mann? Das war der, na, wieder der siebte Monat. Ja, aber das war der siebte Mann. Ja, das ist aber keine feste Beziehung. Und mit dem Mann hast du bis heute Kontakt? Ja. Sagt sie aus ganzem Herzen. Und das ist eine große Liebe? Ja. Aber es ist eine heimliche Liebe? Ja. Warum? Ja, weil er in einer Beziehung ist und ja halt ein paar Mal anruft, wenn er denn kann und ja. Wenn es denn geht. Und das geht ja auch recht weit weg und wir können uns halt nicht sehen. Ach du liebe Zeit. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ja, so gut 200 Kilometer sogar. So, und das geht jetzt schon seit fast 9 Jahren so? Nein, das geht seit ein Jahr circa. Ach so. Also vor zwei Jahren. Ach so. Vor zwei Jahren war dieser erste Kontakt wieder, nach langer Zeit. Also wir kannten uns ja schon. Ach so, und wie kam dieser Kontakt dann zustande wieder? Ja, ich hatte irgendwie geschrieben mal und er hat dann sich gemeldet. Ah ja, kennst du seine Frau auch? Nein. Nee, die kennst du nicht. Mhm. So, wie oft seht ihr euch? Gar nicht. Ach, ihr habt euch ja kein einziges Mal gesehen. Nein, wir können uns ja nicht sehen, das geht nicht. Aber er könnte dich ja mal besuchen kommen. Nein. Warum nicht? Nein, die hat wohl irgendwie was mit. Ach, ich nehme an, er hat ja auch was erzählt, weil zuerst hat er ja verpasst, mir das zu sagen, dass er da in einer Beziehung ist. Ach so. Ja, und dann habe ich irgendwie geschrieben und so und das hat die vielleicht mitgekriegt. Ich weiß es nicht genau. Jetzt verstehe ich das erst. Also er ist noch, du hast ihn noch keiner gesehen. Obwohl du ihn kennst von früher. Von sehr viel früher. Ja. Aber du, von wie lange ist das her, dass du ihn das letzte Mal gesehen hast? Naja, also einmal bin ich mal so ganz kurz, haben wir uns mal so ganz kurz gesehen. Ganz kurz, jetzt in der neuen Phase. Wie er aussieht jetzt und so, aber. Er gefällt dir noch. Ansonsten, ja, ist das so 30 Jahre. 30 Jahre. Wart ihr damals, ist da mal was gelaufen, Techtelmechtel zwischen euch? Ja. Das schon, ach so. Ja. Mhm. Es war zwar auch keine feste Beziehung, aber eben halt, ja, Techtelmechtel, ja, so kann man das so. Mein Gott, irgendwie... Da hat er auch eine feste Freundin, und zwar auch heimlich. Also, das ist ja schon heftig, ne? Da trifft man jemanden und man ist wieder so richtig in Fahrt. Ja. Die Libido, hast du gerade gesagt, lag brach. Aber völlig. Aber sowas von. So, und jetzt ist da jemand und nu. Jetzt ist die Libido wieder erwacht, aber du kommst nicht an ihn ran. Was machst du denn? Ja, muss man halt abwarten, mal sehen, mal gucken. Er ist wohl nicht sehr glücklich dabei. Und ja, eine Freundin sagte letztens, ich hätte ja wohl auch Angst vor Nähe und das wäre ja so ganz praktisch und ich habe dann gesagt, nee, eigentlich in dem Falle hätte ich eher nicht so wirklich Angst vor Nähe. Würdest du dich drauf einlassen? Gut, ich bin nicht die Hübscheste mehr, nicht in dem Alter und so, ja, und da macht man sich dann schon so ein bisschen so, sagt sie, ja mein Gott, der ist ja auch nicht mehr. So, der ist ja auch keine 20 mehr. Nee, also. Aber das ist doch immer noch anders. Männer sind ja nun mal so gepolt, die sind auf optische Reize und bei mir ist es was anderes. Der könnte 100 sein und der... Aber schau Leute, du hast gerade gesagt, einmal habt ihr euch kurz gesehen in den letzten Jahren. Ja, ja. So, da hat er dich ja auch gesehen. Ja. So, also musst du ihm schon gefallen, sonst würde er nicht weiter diesen Kontakt halten. Möglicherweise. So, der Kontakt läuft telefonisch. Ja. Jetzt frage ich mal ganz indiskret, wenn du jetzt so verknallt bist. Du bist verknallt wie ein junges Ding, ne? Ja. So, kann man so sagen. Ja. Britzelt das irgendwie am Telefon, erotisch? Ja. Fragen wir gleich weiter. Gibt's da Telefonsex? Raus damit. könnte man so nennen. So. Siehst du, guckt mal, ihr beiden Teenager. Mann. Ja, Mann, das ist ja irgendwie toll, finde ich super, wenn man auch in dem Alter nochmal so verrückte Sachen macht. Ja, ne? Ja, absolut, gibt's gar nicht zu reden. Aber es sollte ja nur auch irgendwie weitergehen, ne? Und eine Hoffnung das haben. Sollte, würde ich mal nicht so sehen, nee. Also, wie gesagt, ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn der 100 wäre und der Arsch wie ein Wolkenstor um die Beine baumelt. würde ich immer noch mit Wonne jeder einzelne Falte knutschen, ja. Also, ja, nee, ich meinte, es soll weitergehen, dass es irgendwie ein bisschen mehr Dynamik bekommt, dass ihr euch mal trefft, meine ich. Wäre doch toll, oder? Ja, ich fände es schon schön, aber es funktioniert halt nicht, es geht halt nicht und... Das heißt, du hast dich mit dem Jetzt-Zustand so erstmal abgefunden? Ja. Und lässt da alles mal auf dich zukommen? Ja. Ja, ist ja auch okay. Wenn du nicht, du leidest nicht groß, eigentlich freust du dich, dass du ihn hast? Ich bin so glücklich und ja, ich meine, okay, ich würde ihn gern sehen und ja. Vielleicht ergibt sich er ist wohl auch nicht sonderlich glücklich und er weiß auch, dass er also jederzeit gern gesehen wäre. Und ja, vielleicht ergibt sich. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist der Einzige, der noch eine Chance hätte, wenn er das denn wollte. Mhm. Ja. Sonst kommt kein Mann mehr über die Fußmatte bei dir. Auf eine festere Beziehung. Ja, also. Ja. Also ich wollte nie wieder, wirklich nie wieder mit irgendeinem Kerl. Nix, um Gottes Willen. Gutes Beispiel, ne? Dass man niemals nie sagen sollte. Ja. Mhm. Aber um auf das gestrige Thema zurückzukommen, es wäre dann ja wieder die siebte, ne? Mhm. Ja, ja. Ja, ja, es wäre die siebte. Wäre dann vielleicht eine Glückszahl für dich in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob du dich mit Esoterik ein bisschen auskennst. Nee, nicht sehr. Da gibt es eine Lebenszahl. Mhm. Das ist die 7 bei mir. Das ist die 7, siehst du? Ja. Siehst du? Vielleicht ist es alles Zeichen, Schicksalszeichen im Moment. Ich finde es toll, dass du das so gelassen nimmst, dass du nicht leidest und sagst, ach, ich will ihn jetzt ganz haben. Du bist erstmal ganz zufrieden, freust dich. Also erstens mal bin ich der Ansicht, ich liebe meine Freiheit über alles. Ja. Ja, und Menschen sind keine Gegenstände, die kann man nicht haben, die kann man nicht besitzen. Ja. Geht nicht. Ja. Ja, das muss jeder für sich entscheiden und jeder sollte so leben, wie er sich am wohlsten fühlt. Mhm. Und also ich würde niemals jetzt irgendjemanden zu irgendwas drängen, der soll jetzt bei mir sein und ich will den haben. Oder muss man sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben hier in Köln so ein schönes Sprichwort, das heißt, et kütt wie et kütt. Genau. Es kommt, wie es kommt. Genau. Ne? Ja. Ja. Wie macht er das denn eigentlich dann mit dem Telefonieren? Dann passt er einen Moment ab, wenn seine Partnerin einkaufen ist oder beim Friseur oder sowas. Oder macht er das von der Arbeit aus? Oder weißt du das, wie er das organisiert, dass er in Ruhe mit dir telefonieren kann? Das ist wohl schon von zu Hause aus. Von zu Hause. Also, ja. Naja, das kann man ja irgendwie hintricksen. Irgendwie scheint es ja zu gehen. Also Charlotte, ich finde dich so nett. Ich würde es dir von Herzen wünschen, dass da mit noch mehr raus wird. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ganz genau. So sehen wir es. Alles Gute und alles Liebe. Okay, danke. Charlotte, ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Nummer heute und auch meine Nummer morgen. Morgen heißt ja auch heute Samstag. Wenn mein Promi-Gast Sophie Schütt hier ist. Sophie Schütt ist am Samstagabend im WDR-Fernsehen bei mir zu Gast um 23.45 Uhr. Die Schauspielerin, der Serienstar. Sat.1 hat ihr letztes Jahr eine eigene Serie geschenkt, die sogar typisch Sophie hieß. Sie ist mein Gast. Und wenn ihr gerne mit ihr sprechen wollt, dann meldet euch heute schon an. Wenn ihr euch anmeldet unter der Mailadresse, dann bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Oder ihr ruft ganz einfach morgen eine Stunde vor der Sendung an. Die Sendung beginnt um 11:45 Uhr, Samstagabend, im WDR-Fernsehen. Sophie Schütt. Und hier ist Stefan. Stefan ist 36 Jahre alt. Hallo Stefan. So ist es. Hallo Domian. Hallo Stefan. Dein Thema. Das heißt, mein Einstieg vielleicht erstmal ganz kurz etwas anders. Ja. Ich habe es ja schon fast geahnt oder war mir fast sicher, dass ich durchkomme heute. So. Vielleicht etwas anders als bei den anderen. Ja. Und auch das noch, Kompliment an deine Sendung auf jeden Fall auch. Dankeschön. Wobei ich aber auch das noch sagen möchte, dass ich manchmal anderer Meinung war als du. Ja, hoffentlich. Ist ja schrecklich, wenn alle meiner Meinung wären. Nee, ist auch in Ordnung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, absolut vollkommen Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, vielen Dank. So, mein Thema. Ja. Ja, ich bin ja nun mal jetzt schon... Ja, tierisch alt wäre etwas übertrieben, aber... Tierisch alt mit 36. Ja, ist ja alles relativ. Heißt, ja, es ist relativ, in der Tat. Ich, Pappnase, habe mich also in ein 18-jähriges Mädchen über den Chat verliebt, muss ich schon sagen. 18 Jahre, aber sie ist wirklich 18. Ja, die ist wirklich 18. Bist du sicher? Ja. Ja. Das heißt, ich versuche jetzt mal vielleicht die ganze Geschichte etwas oder schnell darzustellen, weil es im Prinzip darum geht, was ich jetzt machen soll oder ja, erzähl mal. Mhm. Also wir haben uns kennengelernt, das ist mittlerweile 3 oder 4 Monate her. Mhm. Ich bin ja nun mal sehr viel älter, habe mich etwas jünger gemacht seinerzeit, nämlich 29. Wobei ich nämlich dachte, das ist eigentlich scheißegal, ob ich 29 oder jetzt 35 oder jetzt 36 bin. Mhm. Als ich das mit dem Alter dann mitkriegte, wo ich es auch mal nicht angelogen habe, da war ich schon mal sehr schockiert. Mhm. Und das hat sich irgendwie immer so weiter gesteigert, dass man wirklich sagen kann, sie hat sich in mich verliebt, ich in sie, oder das ist sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat mir irgendwann gesagt, ich liebe dich. Ist diese, lass mich kurz unterbrechen, ist diese, die Phase des sich ineinander Verliebens, ist die ausschließlich über Chatten gelaufen oder habt ihr da schon E-Mails und dann solche E-Mail-Postkarten. Aber ihr habt nicht telefoniert? Nein, nein. Bis heute nicht telefoniert? Leider auch bis heute nicht. Ach, und wie lange läuft das Ganze jetzt schon? 3 bis 4 Monate, 3,5 Monate. Und warum telefoniert ihr nicht? Warum telefonieren wir nicht? Ja, die Frage liegt doch absolut nahe. Ich wär ganz, ganz hoch interessiert dann, mit dem Mädel zu telefonieren. Natürlich. Ja, okay, das liegt also im Prinzip nicht an mir. Es ist also so gewesen, dass ich mich natürlich auch schon 1000 Mal mit ihr treffen wollte. Ja. Dass sie immer sehr große Angst hatte. Ja. Ich denke zunächst mal wegen meines Alters. Bist du dir sicher, dass sie eine sie ist? Vielleicht ist sie ein 50-jähriger Mann. Nein, das könnte ich insofern ausschließen, weil ich mittlerweile ihre Mutter kenne. Oh. Oh. Wie ist das denn möglich gewesen? Ja, im Prinzip genauso, wie ich das sage. Ich wollte sie natürlich immer treffen. Ja. Und sie wollte eben nicht. Und das hat mich auch immer sehr verunsichert. Mhm. Und irgendwann war es dann eben so weit, dass ich ihr dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und ich war noch nie so kurz davor wie heute, dass ich sage, ich knicke es lieber, weil ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und ich war... Bei der ganzen Chatterei war ich der Mutter auch schon mal kurz begegnet, dass ich dann an dem Tag sagte, ja, was soll ich machen? Soll ich mit deiner Mutter sprechen oder wie oder was? Weil das für sie natürlich auch immer so Bedenken waren, was sagt meine Mutter, was sagt mein Vater? Woher weißt du, dass die Person, die sich im Chat als die Mutter von deiner Freundin ausgibt, auch die Mutter ist? Weißt du nicht? Nee, man weiß natürlich nicht. Vielleicht ist das alles ein grandioses Lügengebäude. Nein. Würde ich mittlerweile. Aber dann weißt du, dann würde ich wirklich, aber wenn sie jetzt bedenken, wo wohnt sie in deiner Nähe? Ja. Das auch noch. Das heißt, es wäre gar nicht kompliziert, zu arrangieren. Nee, okay, lass aber dann uns mal ein paar große Schritte weitergehen. Ja. Also ich bin mir sehr sicher und ich setze es jetzt mal als Fakt voraus, wie gesagt, dass sie sich wirklich in mich verliebt hat und ich mich in der Tat auch in sie. Ja. Habe also in dieser Situation, wie ich das eben sagte, dann Kontakt mit ihrer Mutter, habe das mit der Mutter klar gemacht und da war sie auch ganz glücklich, beziehungsweise sie war vorher eben zu Tode betrübt oder war am Heulen, weil ich gesagt habe, eben okay, jetzt ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Mhm. Und irgendwie hatte sie aber immer noch oder immer wieder Angst, mich zu treffen. Ich habe es irgendwann einmal erreicht, in halt im Gespräch oder Chatgespräch, dass sie sich dann auf das Treffen freute. Mhm. Und dann kam eben so ein Scheiß dazwischen, dass ihr Opa gestorben war und dass sie gleichzeitig dann eben auch selber eine Krankheit hatte, dass sie gar nicht raus konnte. Mhm. Sie konnte mich nicht. Habt ihr eigentlich Fotos ausgetauscht? Ich habe ein Foto von ihr. Ja. Für sie ist das Aussehen relativ unwichtig, wobei sie mich aber mittlerweile auch schon gesehen hat. Das heißt, als ich ihre Mutter getroffen habe, sie hat mich dann auch gesehen. Ach, du hast die Mutter real auch getroffen? Die Mutter habe ich auch real schon getroffen. Ach so. Und wieso hat sie das junge Mädel dich dann gesehen? Hat die dich heimlich beobachtet? Oder? Ja, sie ist dann im Prinzip einmal auch durch die Kneipe geschossen. Ach, oder, was ist denn das für eine kuriose Geschichte? Du triffst dich mit der Mutter? Ja, das ist alles ziemlich kurios. Aber im Prinzip, um eben dann zum Finale zu kommen. Ja. Toll. Also ich denke, man kann wirklich sagen, dass... oder ich bin mir also sehr sicher, dass sie mich wirklich geliebt hat. Geliebt hat? Ja. Das ist vorbei jetzt, oder wie? Ja. Warum? Also, sie wollte Abstand von mir gewinnen. Warum, weiß ich nicht genau, wobei ich denke, dass auf alles das Alter ein ganz großer Grund ist. Also, ihr habt keinen Kontakt mehr im Moment? Doch, wir haben Kontakt. Aber sie ist nicht mehr nicht verliebt? Nee, offensichtlich nicht. Weißt du, Stefan, du bist 36 Jahre alt, ne? Ja. Das würde mir sowas auf die Nerven gehen, so ein Hin und Her, so ein Theater. Richtig. Ja, natürlich. Dass du dich darauf einlässt. Ich meine, die ist 18 Jahre, die ist 18. Mein Gott, so what? Du bist 36, na und? Der ist halt ein Altersunterschied, da trifft man sich mal und dann guckt man, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Richtig. Aber so ein Gedöne da mit hin und her und dann die Mutter und dann ist sie wieder verliebt, dann ist sie wieder nicht verliebt und das macht einem ja Jack. Richtig, das rufe ich im Prinzip auch an, weil ich nämlich genauso ziemlich Jack bin. Ja, also wenn da noch ein Haufen Interesse ist, dann würde ich da an der Stelle aber sagen, pass auf Mädel, lass uns telefonieren. Das Mindeste erstmal telefonieren. Das ist ja komplett albern, nicht zu telefonieren. Ja. So, und wenn du dann mit ihr gesprochen hast, dann trifft man sich mal auf einen Kaffee und dann sieht man weiter. Und wenn das alles nicht geht, dann knickst du es wirklich. Knick es. Du machst dich ja da zum Hampelmann. Das habe ich schon längst gemacht. Ja, finde ich auch. Das habe ich schon längst gemacht. Also Stefan, so würde ich es rangehen, wirklich. Wirklich. Telefonier mit ihr. Ja. Ja, wirklich, ich weiß gar nichts anderes zu sagen. Telefonier, um Klarheit zu schaffen und dann entweder macht ihr einen Schritt gemeinsam weiter oder du lässt es sein. So, jetzt im Prinzip dann als letzte Information. Es gibt da wohl offensichtlich mittlerweile einen anderen Kerl. Mhm. Wie weit sie mit ihm zusammen ist oder ihn liebt oder sich in ihn verliebt, weiß ich nicht. Mhm. Stand der Dinge war oder ist eben, dass sie sich offensichtlich von mir entfernen möchte oder wollte. Mhm. Fakt ist auch, dass die letzten E-Mails, die ich ihr geschrieben habe, sie sehr berührt. Hallo? Hallo? Stefan? Nur Stefan weg. Nur ist Stefan weg. Daniela haben wir noch hier. Daniela ist 23. Hallo Daniela. Hallo? Hallo Daniela. Ja, und was geht's bei Hi, und was geht's bei dir? Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir schaffen es schon noch. Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich habe mich total verliebt. Ja. Mein Problem dran ist, dass es eine Frau ist. Ja. Ja, und meine Eltern das niemals wissen dürfen, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass sie es absolut nicht verstehen würden. Oh je, das hatten wir heute ja schon mal mit dem Frank vorhin. Nur umgekehrt, dass er schwul ist. Wäre das deine erste Geschichte mit einer Frau? Ja. Würdest du sagen, dass du lesbisch bist oder eher bisexuell? Ich glaube schon, dass ich lesbisch bin. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch aber einen Freund seit so 3 Monaten. Ja. Der ahnt absolut gar nichts davon. Ja. Das ist mehr oder weniger so ein Alibi gegenüber meinen Eltern, weil halt ständig sowas kam wie, bring halt einen Freund mal mit und es gab noch nicht viele Männer in deinem Leben früher. Nee, noch gar keinen. Noch gar keinen. Ach, da wurden die ein bisschen skeptisch und nachdenklich schon. Ja. Wird die Liebe denn erwidert von deiner Freundin oder von der Frau? Ja? Ja. Läuft da schon ein bisschen was zwischen euch beiden? Ja, tut es. Tut es? Ja. Also hast du jetzt 2 Baustellen, nämlich die Baustelle dein Freund und die Baustelle zu Hause. Sozusagen. Und du musst jetzt mit deinen 23 Jahren, mit deinen gestandenen 23 Jahren, musst du Klarheit in dein Leben bringen. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Dummerweise. Ja. Und umso schwieriger ist es. Das Problem ist halt auch das Umfeld. Also ich meine, ich wohne halt total auf dem Land. Mhm. Katholische Hochburg. Mhm. Dann wäre vielleicht perspektivisch das gar nicht so dumm, wenn du sagst, ich stelle mich auf eigene Beine und ziehe da weg. Dann ist es für dich einfacher, dein Leben zu leben. Und dann, wird es darauf hinauslaufen, dass du es deinen Eltern sagen wirst. Das ist halt ein Problem, wenn man nicht das Geld dazu hat, mehr oder weniger. Ich meine, ich studiere und bin von meinen Eltern mehr oder weniger abhängig. Dann such dir noch einen Job und dann wirst du schon schaffen. Ja, also, ist leicht gesagt, aber man schafft es auch, wenn man das will. Es geht um deine Identität, es geht um dein Leben. Und es geht darum, dass du nicht in Lüge leben sollst. Und das sind mühselige Schritte. Und wenn die Eltern so krass drauf sind, dann ist es gut, wenn man nicht bei denen wohnt, weil da hast du die Hölle. Da musst du weg. Ja, aber wenn ich wegziehe, dann wird es ja auch nicht besser. Ich meine, ich möchte ja auch keinen Streit mit meinen Eltern. Wahrscheinlich wirst du aber erstmal Streit haben, da wirst du mit leben müssen. Es gibt da keine andere Lösung, als die Wahrheit zu sagen, Daniela. Willst du dich verstecken? Willst du lügen? Willst du dich verbiegen? Nein. Ja. Jetzt ist die Sendung vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. Daniela, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen ist mein Stargast Sophie Schütt, das heißt heute am Samstag um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt Sophie Schütt anrufen, euch mit ihr unterhalten. Schöne Nacht, bis morgen, tschüss.